Das Programm bis Mitternacht, anschließend Freistil, 21.05 Uhr, Konzertdokument der Woche vom Festival Jazz Baltica 2005 und 23.30 Uhr historische Aufnahmen mit dem Dirigenten Fritz Rieger. Deutschlandfunk, Freistil. Seit der verhängnisvollen Sache mit dem Apfel ist uns das Paradies verschlossen. Nun treibt uns Vertriebene die Sehnsucht um. Wer träumt nicht vom Paradies? Wer spricht nicht davon und wer versucht nicht, es für sich selbst zu finden? Ute Rühenauer macht sich auf die Suche nach den Paradiesen unserer Zeit. Wo Adam und Eva nicht mehr sind, let's talk about paradise, heißt ihr nun folgendes Feature. Wir sind auf Empfang. Mehr schlecht als recht. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, hier von der Grabungsstätte in weiter Ferne, so nah. Wo genau wir uns befinden, kann ich leider nicht sagen. Im Norden, im Süden, im Westen oder im Osten. Rechts oder links, oben oder unten oder im Nirgendwo. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Jedenfalls ist die Gegend öd und leer, weit und breit kein gar nichts. Ein großes, ein kleines Areal oder sagen wir lieber ein relativ kleines, das heißt ein relativ großes Areal ist durch aneinander geknotete bunte Springseile weiträumig von der Umgebung abgegrenzt. Darin hat, wie Sie im Hintergrund hören, ein Bagger seine Arbeit aufgenommen. Er hebt kreisrunde erhebt kreisrunde Erdlöcher aus, die er an anderer Stelle wieder zuschüttet. Überall sieht man Männer und Frauen in blauen, roten, gelben, grünen und, aprikotfarbenen Kitteln in die Löcher hinein und wieder hinausklettern. Hin und wieder befördern sie eine Handvoll Erde an die Oberfläche und halten sie gen Himmel. Einige treten die Erde auf den wieder zugeschütteten Löchern fest, andere vermessen und notieren. Und es gibt auch welche, die auf dem Kopf stehen. Die Männer und Frauen gehören zu einem internationalen Suchtrupp, der unter dem Arbeitstitel Paradise Discovery Suchende aller möglichen Disziplinen und Nicht-Disziplinen vereinigt. Was sie suchen, ich weiß es nicht. Das Paradies, so viel steht fest. Paradies. Ach du großer Gott. Warum sie suchen? Weil hier oder an anderer Stelle eine verwitterte Tonscherbe mit dem unleserlichen Schriftzug Paradies gefunden worden sein soll. Anlass für vielerlei Spekulationen und Sensationen. Die Archäologen sehen die Scherbe als sicheres Indiz für die historische Existenz des ersten Menschenpaares. Für die Metaphysiker bedeutet sie Außerirdisches und die sogenannten Alltagskundler halten den Fund für das Überbleibsel eines bankrotten Freizeitparks. Man verspricht sich jedenfalls viel vom Paradies. Wir werden Sie über den weiteren Fortgang der Grabungen auf dem Laufenden halten und damit zurück nach Hause. Paradies. Ach du großer Gott. Wo Adam und Eva nicht mehr sind. Let's talk about paradise. Ein Feature von Uta Rühenaufer. Eine Insel mit Palmen, mit weißem Strand und genug Früchte. Das Paradies ist ein riesiger Garten. Voller Blumen und voller Geld und bunt. Ja, wo Gott ist, das ist die Vollkommenheit. Das ist das Paradies. Ja. Das ist unrealistisch in meinen Augen, das Paradies. Nee, das wäre mir zu kitschig. Keine Arbeit und viel Sonne, Kaffee und viele Schuhe und viel Zeit zum Lesen. Viel Italienisch essen, viel Reisen, so schöne Sachen, wo man viel nicht denken muss. Das Paradies ist toll. Das Paradies ist für mich, wenn ich selber glücklich bin. Das ist, wo man richtig aufleben tut. Da kann man mal draußen spielen. Die Sonne scheint und das Meer rauscht und alles ist gut. Das ist ein Traumland. Das ist alles so wie als ob man träumt, das ist so schön. Und wer träumt nicht von einem Paradies? Ich bin ein ganz großer, man könnte sagen ein Träumer. Ich träume gerne vom Paradies. Man versucht ja, sich ein Paradies vorzustellen. Und das sind halt sicherlich diese Vorstellungen, die man vom Paradies hat. Und man stellt sich Paradies eben sicherlich so vor. Schön. Das gibt's nicht. Schade, aber wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Ich kann mir eher vorstellen, dass es eine Hölle gibt, als ich mir vorstellen kann, dass es ein Paradies geben sollte. Das Paradies ist ein traumhaft schöner Zustand von Einheit, ohne das Gefühl, dass die Zeit vorbeigeht, ohne das Gefühl, etwas ausgefressen zu haben, kein Schamgefühl und irgendwie so ein Gefühl von Wärme und Sattsein und alles ist schön und eben Paradiese. Paradies, Paradiso, Paradis, Paradise, Paradise, Paraiso, Paradicum, Paradis, Paradisos. Tiang Tang. Golden war das Geschlecht der redenden Menschen, das erstlich die unsterblichen Götter des Himmelsbewohner erschufen. Jene lebten, als Kronos im Himmel herrschte als König, und sie lebten dahin wie Götter ohne Betrübnis, fern von Mühen und Leiden, und ihnen nahte kein schlimmes Alter. Und immer regten sich gleich Hände und Füße, freuten sich an Gelagen, und ledig jeglichen Übels starben sie, übermannt vom Schlaf, und alles Gewünschte hatten sie. Frucht bescherte die nahrungsspendende Erde immer von selber, unendlich und vielfach. Ganz nach Gefallen schufen sie ruhig ihr Werk und waren in Fülle gesegnet, reich an Herden und Vieh, geliebt von den seligen Göttern. Hesiod, Werke und Tage. Ein Ort, wo es ganz viel zu essen und zu trinken gibt. Da wächst Geld an den Bäumen. Was wir uns als Paradies vorstellen, eine Art Schlafenland, was es früher vielleicht mal gegeben hat, wo Adam und Eva sich ganz glücklich in einer Art unschuldigen Urzustand befunden haben. Paradies. Aus Griechisch Paradisos. Eingefriedeter Park, Tierpark, Garten. Aus Altpersisch Paridesha. Garten, umzäuntes Land. Aus Pari, rundum, und Desha, Mauer. Für Xenophon, der erstmals den Begriff Paradisos benutzt, sind es die Parkanlagen der persischen Könige. Das Paradies ist eine Anknüpfung an die Rede vom Garten, von dem die Bibel spricht. Ein mit wunderschönen Pflanzen bewachsener Garten, in dem alles in bester Harmonie ist. Es kommen Tiere vor, oft wilde Tiere, die aber gezähmt sind, um deutlich zu machen, auch dieser Streit oder dieser Dauerkampf der Natur findet im Paradies gerade nicht statt. Es gibt da sehr viele Obstbäume, die schön sind, also die sind was für die Augen und die sind lecker. Sonnig, grün, alle mögen sich. Und am besten nicht mal ein Regenschauer und man fragt nicht, wo das schöne Grün, was man ja an und für sich auch haben möchte, dann herkommt. Garten bedeutet Umzäunung und das heißt, es wird ein Stückchen aus der Welt ausgegrenzt. Das würde einem irre langweilig werden, glaube ich, im Paradies. Unsere Insel, die liegt in so einem Mündungsgebiet von einem Nebenarm des Amazonas am Äquator im Atlantik. Also quasi hat es alle Gezeiten und im Winter gibt es auch Regenzeit und mit diesen Naturstimmungen müssen wir umgehen. Aber das ist gut, auch sich der Natur zu unterwerfen. Also wir Menschen wollen uns ja immer auch als Herren der Schöpfung aufspielen. Nicht? Das ist ja auch in der Paradiesgeschichte enthalten. dass Gott gesagt hat, mach dir die Natur untertan. Aber ich finde nicht, dass wir uns die Natur untertan machen müssen, sondern die Natur ist vielmehr unsere Mutter. Für Menschen, die ganz doll naturbegeistert sind, gelten die Kanarischen Inseln, speziell La Gomera, als Paradies. Da kann man eben wandern. La Palma, die Insel, ist mit der Natur allein. Ein Paradies für Surfer, ganz klar, Fuerteventura, wo immer guter Wind ist. Andere suchen den Wind überhaupt gar nicht und freuen sich, wenn es schön windstill ist und seichtes Wasser. Der Garten hat ja den Vorteil, dass die Natur gebändigt ist. Das heißt, es ist nicht mehr furchterregend, sondern es ist alles schön gezähmt und nett und ordentlich. Also in dieser Tradition, dass das sehr deutlich umgrenzt, eingemauert ist, findet sich ein religionsgeschichtlich auch sehr weit verbreitetes Motiv wieder. Das Motiv, dass Gott die Welt, wie er sie eigentlich will, aus dem Chaos, als dass er sie vorfindet, erst einmal absondern muss. Es gibt ein Paradies für Ornithologen, wenn man nach Botswana geht, zum Beispiel in Vögel guckt. Einen paradiesischen Sternenhimmel über Namibia. Menschen reisen dorthin, um dort tatsächlich mit großen Teleskopen den Sternenhimmel über Afrika zu beobachten. Und wo man alle Dinge vorstellen kann. Die Sonne, die bunten Farben, sowie die Blumen im Sonnenschein. Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel, das sind auch gleichzeitig die Pflanzen, die für den Baum der Erkenntnis in Frage kommen. Der Kosmos ist die Ordnung, das Chaos ist die Unordnung. Und damit die Geschichte beginnen kann, muss das Chaos Kosmos werden. Da wir natürlich tagtäglich was mit Gärten zu tun haben, auch die ganz normalen Sachen, die zum Garten gehören, also Unkrautjäten oder Schädlinge in Schach halten oder Rasenmähen, das zieht es natürlich ein bisschen down to earth, die Idee des Paradieses. Da gehen mir Bilder durch den Kopf von Bäumen mit Äpfeln und der Schlange und nackten Menschen. Hören Sie mich? Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass es im Paradies ist. Auch eine vage Vorstellung davon, wo es wäre, das lag immer so knapp neben dem Himmel, aber war nicht der Himmel. Und da ich nun katholisch aufgewachsen bin und erzogen bin, ist das Paradies natürlich auch Gegenstand der ersten Geschichten gewesen, die man gehört hat. Also das war natürlich die dramatische Vertreibung aus dem Paradies. Das haben wir dann in der Schule auch zeichnen sollen, wobei ich nie besonders gut zeichnen konnte. Aber ich weiß noch ungefähr, wie ich es gezeichnet habe. Also natürlich mit Adam und Eva und diesem Baum. Und ansonsten war das Paradies sehr, sehr stark mit Tieren bevölkert. Also da waren dann eben Menschen und dann diese Tiere und eben Pflanzen. Und es war Natur und im Freien. Ja, das ist mein Urbild vom Paradies. Und es war relativ still dort. Also es gibt da wenig Geräusch eigentlich. Ja, hier auf der Grabungsstätte geht alles seinen unerfindlichen Gang. Immer noch fährt der Bagger Erdmassen von einer Stelle zur nächsten. Rechts auf einer Anhöhe hat gerade ein Mann im roten Kittel begonnen, gelbe Primeln zu pflanzen. Soweit. Erzählungen vom Anfang der Menschheit finden sich ja in fast allen Kulturen. Und die Erzählungen, die man mehr oder weniger mit den Paradieserzählungen vergleichen kann, gehen davon aus, dass es irgendwo einen geordneten Zustand gab oder vielleicht auch noch gibt. Also einen Ort, an dem die Welt so war, vielleicht auch noch ist, wie sie eigentlich sein soll, wie sie gemeint war. Religionswissenschaftler sagen sehr schön, Paradieserzählungen sind Erzählungen, die die Welt von ihrer erlebten Zweideutigkeit befreien. Im Paradies ist die Welt eindeutig, sie ist gut für den Menschen und diese Güte und Harmonie wird durch nichts gestört. Musik. Paradiese selber träfe man wohl einen an, den man nicht leiden kann. Konrad Ferdinand Meyer. Es gibt ein ontogenetisches Paradies. Ontogenese heißt die Entstehung. Das ist das Erleben wahrscheinlich des Embryos im Mutterleib, der noch ganz ungestört ist von irgendwelchen äußeren Einflüssen und mit der Mutter wirklich noch ein gemeinsames Selbst hat. Ja, da ist noch nicht eine Dyade oder eine Polarität entstanden, sondern das sind zwei, die noch praktisch identisch sind. Eins und eins. Gleich zwei. Dieses paradiesische Gefühl ist wahrscheinlich im Körpergedächtnis gespeichert. Denn so ein kleiner Embryo hat noch kein Gedächtnis für Situationen oder für Bilder. Ist im Körpergedächtnis gespeichert. Also wahrscheinlich sind Paradiesesvorstellungen Erinnerungen oder Sehnsüchte nach Urzuständen. Also das ist eine Ursehnsucht praktisch dieser Symbiose im Mutterleib, also diese Vereinigungs- und Verbindungsgefühle. Für mich ist also das Paradies, wo Männer und Frauen gleichberechtigt zusammenleben, sich lieben, Herz und Lust verbinden, sodass sie miteinander nicht mehr streiten müssen. Da habe ich auch ein Modell. Das sind die Bonobo-Affen zum Beispiel oder die Wölfe, die sich ganz viel Sex und Zärtlichkeiten geben, um sich in der Affenhorde oder in der Wolfsmeute sich zu befrieden, denn sonst könnten sie als Gemeinschaft gar nicht friedlich zusammen koexistieren. Eins und eins? Gleich 37? Sowohl was Liebe angeht, als auch Symbiose mit Natur, Symbiose mit vielleicht sogar mit einem größeren kollektiven Einssein-Gefühl, also eben mit den Sternen oder angenommen, es gäbe Gott und wir würden alle da drin aufgehen, dann wäre das sicherlich dann das größte Glück. Ja, die Sehnsucht nach dem Einswerden, dem Wiedereinswerden. Aber im Paradies, es gibt nicht nur eine Sache, es gibt viele Sachen, zum Beispiel viele Meer, viele Häuser, viele Bäume, viele Flüsse. Es gibt keine Ende für Paradies. Paradies, das ist Ort, nicht wie Welt. Wir wissen oder wir glauben im Paradies so, es gibt viele Sachen, die Sachen alles macht Gott und Gott kann alles schaffen. Aber im Paradies, die Leute leben, die im Hand arbeiten, sondern Gott macht und die Leute leben dort. Keine Tod sein dort, keine Sterben. Also im Paradies ist alles wunderbar. Da gibt es keine Sorgen, da gibt es keine Arbeit. Nicht im Schweiße unseres Angesichtes müssen wir unser Brot verdienen, sondern es fliegt uns sozusagen zu. Und das, denke ich, ist ein ganz menschliches Bedürfnis, zu der normalen Arbeitswelt so eine Gegenwelt zu haben oder einfach sich zu fantasieren. Das Paradies ist anderswo, nicht hier im Büro. Palma de Mallorca. Dort sind so Swimmingpoole. Das war super. Dort musste man auch nicht arbeiten. Es war so wie ein Paradies. Man konnte im Swimmingpool baden, ohne zu bezahlen. In den großen Erzählungen der Kulturgeschichte ist das Paradies allerdings oft in einen Zusammenhang zu stellen mit den goldenen Zeitaltern, die mal gewesen sind. Es gibt sozusagen ein Grundmuster von Erzählung, das seit der Antike verbreitet ist und das es ebenso für die griechische Kultur gibt wie für die jüdisch-christliche Kultur. Und das ist die Idee, dass es ursprünglich einmal sehr gut war und dann immer schlechter geworden ist. Wir haben mal toll begonnen und dann wurde es immer mieser. Die ganzen Paradiesvorstellungen, die halte ich für unendlich primitiv, kann ich nur sagen. Hinter diesen Paradiesvorstellungen steht doch nichts anderes als sozusagen der Wunsch des ewigen Lebens. Man will einfach nur so weiterleben letztlich. Ja, man will, dass montags der Spiegel kommt, donnerstags ist der Stern und Tatort mit Ulrike Volkerts. Das will man. Und ich selber glaube, dass das eigentliche Paradies wäre, wenn man einfach noch 20 Jahre so weiterwursteln dürfte. Ja. Ach du großer Gott. Das Paradies der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, in der Gesundheit des Leibes und am Herzen des Weibes. Friedrich von Bodenstedt. Grundsätzlich am Übergang zwischen der geordneten Welt, der politisch geordneten Welt, dem Kosmos und dem dahinter vermuteten Chaos. Also immer am Rand der Welt und immer so, dass es ein dem Menschen nicht mehr betretbarer Raum ist. Das ist klar, denn die Bibel erzählt in ihrer Anfangserzählung ja, dass der Engel mit dem Flammenschwert den Zutritt verwehrt. Da gab es eine Schlange und die hat Eva oder Adam, ich weiß nicht mehr genau, die hat ihnen gesagt, von dem Baum zu essen, dass sie nicht sollten. Und in dem Moment, wo der Apfel angebissen und das Wissen da reinkommt, entsteht ja die Spaltung und die Trennung und die Vertreibung eben aus dem Paradies. Und die ist nicht rückgängig machbar. Ich vermute, dass dieser Schock, dieser Schritt, wenn das Kind aus dem kindlichen Bewusstsein heraustritt und zum ersten Mal merkt, ich bin ja ein Ich, ja, dass dieser Schritt eine ganz große Auswirkung hat. Weil nämlich immer wieder die Sehnsucht besteht in dieses frühere Gefühl von alles ist verbunden, alles hat seinen Sinn, wieder zurückzukehren. Also psychologisch kann man es sehr gut verstehen, dass es diese Sehnsucht gibt. Und an dieser Stelle spielt eben in der christlichen Tradition dieser sogenannte Sündenfall eine Rolle. Dass also gesagt wird, jetzt mal ganz platt übersetzt, dass die Welt nicht mehr so ist, wie sie von Gott her sein sollte, nicht mehr so in Ordnung ist, liegt in der Schuld des Menschen. Er hat sich nicht entsprechend verhalten. Gleichzeitig richtet sich dann die Hoffnung darauf, dass Gott den Menschen wieder in die Lage versetzt, so zu leben, dass die geordnete Welt wiederkehrt. Aber da ist das Christentum realistisch genug zu wissen, dazu muss sich auch die Welt als Ganze ändern. Und das wird unter den Bedingungen dieser Welt nie passieren, sondern erst in einer jenseitigen Welt. Nachdem diese kleine Sünde zum Erde geschickt, dann alleine schaffen alles. Alleine leben, alleine Obst und Gemüse erschaffen, mit dem Handarbeiten und so. Das Paradies pflegt sich erst als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir daraus vertrieben wurden. Hermann Hesse. Ja, das ist eine Tragik. Ja, das ist die Existenz, das Sein im Draußen. Aber in dieser Tragik liegt ja auch die Möglichkeit oder der Wunsch, einen paradiesischen Zustand wieder zu erreichen. Deshalb ist es auch eine große Chance. Erde nicht Strafort. Wenn wir so denken, ach so, Adam macht Fehler, dann Allah gibt eine Strafe und Erde ist am Strafen, wie ein Gefängnis. Das ist nicht. Das ist nur eine Prüfungssache. Adam macht hier eine Prüfung mit dem Leben, dann er kann wieder zum Paradies wieder zurückkehren. Deswegen wir sagen, dass Adam und Eva schickt zum Erde, nicht zum Strafe, sondern nur eine Prüfung. Und die Paradies gibt immer. Eins und eins? 13.874. Also das Paradies ist durchaus machbar, weil ich denke, dass das menschliche Gehirn entwicklungsfähig ist. Wir müssen uns einfach nur auf unseren Hintern setzen und jeder für sich Selbstverantwortung übernehmen, die anderen Menschen lieben zu lernen. Und das kann man lernen. Also Liebesfähigkeit ist erlernbar und somit können wir auch das Paradies auf dieser Erde erschaffen. Denn wenn wir uns gegenseitig Liebe schenken, dann gibt es keinen Streit mehr, keinen Krieg mehr, keine Eifersucht mehr, keinen Hass mehr, keinen Neid mehr. All das verschwindet dann, weil wir lieben uns ja alle gegenseitig. Oh Gott, mein Paradies ist, glaube ich, schon längst vorbei. In meinem Alter kann man nicht mehr viel vom Paradies erwarten. Vielleicht noch die ewige Ruhe, aber viel mehr auch nicht. Ne? Es ist ein großes Meer und man geht nie unter. Und da mitten auf dem Meer ist ein ganz großes Schiff. Und da ist ein ganz großes Zimmer, da sind lauter Tüten von Chips und so. Und dass da nur Frauen leben und Mädchen, keine Männer. Weil... Können ein halbes bisschen nackig und so rumlaufen. Ach du großer Gott. Viele Paradiesmythen leben natürlich auch davon, dass sie eine Art von Rückkehr in das Paradies irgendwann in ferner Zukunft versprechen, dass also so eine Art großer Zyklus gebildet wird. Der heißt, ursprünglich war alles toll, dann kam die Verfallsgeschichte und irgendwann wird es aber auch wieder toll. Ne? Das ist dann das himmlische Jerusalem oder eben auch tatsächlich der Himmel in der christlichen Religion. Das heißt, die Utopie wird dann begründet aus dem, es muss wieder toll werden, weil es eben schon einmal toll gewesen ist. Es enthält die Verheißung des Schönen auch immer einen Moment von Heimtücke. Und man hat manchmal das Gefühl, also diese ganze Nummer von dem Paradies und mit Adam und Eva und hat Gott die nicht unendlich gefoppt? Also dass man das Gefühl hat, man sitzt zu einem... ja, so einem richtigen Taschenspielertrick auf. Und am Ende sagt man dann, naja, meine Güte. Wir wissen nicht, wo ist dieser Paradies? Bin da noch nicht gewesen oder ist das sehr lange her? Ich kann mich nicht erinnern. Ganz weit weg von hier. Wenn es jetzt hier wäre, dann wäre es ja ein bisschen komisch und wäre es eigentlich kein Paradies, weil da sind eigentlich nicht so viele Menschen. Und es muss ja auch schon weit weg sein. Dann werden wir ja alle hingezogen und so kann man ja nur zum Urlaub dorthin fahren. Es entspringen dort die vier Ströme aus dem Paradies. In der Bibel steht Euphrat und Tigris und Pishon und Gihon. Man weiß nicht, wo das ist, weil es keinen Ort gibt, wo diese vier Flüsse zusammenfließen. Aber auf jeden Fall ist das Paradies wie eine Oase, wo wegen des Wassers alles Mögliche wachsen kann. Über seine Lage werden einige Bedenken laut. Manche wie Origenes, Philon und die Seleukiden und die alten heretischen Armenier sowie im letzten Jahrhundert Paul Venetien glaubten, das irdische Paradies habe niemals und man müsse alles, was die Heilige Schrift darüber sagt, allegorisch erklären. Andere haben es außerhalb der Welt angesiedelt. Einige in einem dritten Himmel, dem Himmel des Mondes, im Mond selbst. Wieder andere in der mittleren Region der Luft, über der Erde. Wieder andere unter der Erde, an einem verborgenen, der Kenntnis der Menschen entzogenen Ort, einem Ort, den heute das Kaspische Meer einnimmt. Die Meinung derer, die es auf der Erde angesiedelt haben, ist nicht minder geteilt. Es gibt fast keine Gegend der Welt, sagte Don Calmet, wo man es nicht gesucht hätte. In Asien, in Afrika, in Europa, in Amerika, an den Ufern des Ganges, in Indien, in China, auf der Insel Ceylon, in Äthiopien, wo sich das Mondgebirge befindet, etc., etc. Encyclopédie von Denis Diderot und Jean Leron d'Alembert, 18. Jahrhundert. It's a place in Bergen, in Norway. There's a part of the town called Paradise. It's just what it's called. People live there. It's called Paradise. Die Südsee ist natürlich das Paradies überhaupt, aber wegen der langen Flugzeit, denke ich mal, scheuen sich viele davor, solche langen Flug auf sich zu nehmen. Und man hat eben paradiesische Zustände auch schon in der Karibik. Wo es wunderbar warm ist, die Sonne immer scheint, glitzerndes Wasser. Also eigentlich haben wir das Paradies in uns oder als Erinnerung in uns und deswegen suchen wir auch alle nach Palmen und Wasser und sauberer Natur. Das würde ja vielleicht auch im Balkon reichen, aber sicher wären so, na, so Accessoires, vielleicht ein schöner Blumentopf oder eben, also Pflanzen, denke ich, gehören schon dazu. Weil im Koran steht, es gibt Paradies, deswegen wir glauben. Und unser Prophet Mohammed geht zum dieses Paradies, sieht dort und erzählt ein paar Dinge vom Paradies zu Landleuten. Es gibt Paradies, weil unser Prophet hat das gesehen. Vor einem Jahr hatte ich im Internet wieder einen Artikel gefunden von einem amerikanischen Forscher und der Artikel hieß, das Tal von Eden ist gefunden. Und er hatte einen wunderschönen Ort gefunden, da in Mesopotamien, wo ein paar Elemente vorkommen, die in der Bibel geschildert werden. Ein Berg, ein Tal und sehr viel Wasser. Ja, das gibt's öfter, deshalb habe ich dem Ganzen nicht so viel Glauben geschenkt. In der Bibel steht, dass das Paradies in Eden liegt, im Osten, was in die Richtung Mesopotamien verweisen könnte. Aber Eden heißt einfach Wonnenland. Und insofern denke ich, dass es sich nicht um eine reale Geografie handelt, sondern es soll angezeigt werden, dass es... Ja, ich schalte mal nicht eben zu, denn hier tut sich was. Der gesamte Suchtrupp hat sich... Ich fange noch mal von vorne an. Hallo, ich schalte mich mal eben zu, denn hier tut sich was. Der gesamte Suchtrupp hat sich um eine junge Frau mit Sommersprossen und einer großen Sonnenbrille versammelt. Sie hat gerade ein etwa 20 cm langes Rohr mit einem Durchmesser von vielleicht 4 cm aus der Erde gezogen. Es scheint sich um ein Verbindungsstück zu einem größeren System zu handeln. Die Forscher sind völlig aus dem Häuschen. Das Fundstück geht von Hand zu Hand. Einige schauen durch das Rohr hindurch, andere stecken ihre Finger hinein. Und was macht der da? Ein älterer Herr mit Hut... Ich glaube, das Paradies ist etwas, das kreist man ein. Man kreist das ein sozusagen mit seinen eigenen Wünschen und es ist die Mischung aus Erinnerungen, die Mischung aus Wünschen, die Erinnerung an Erlebtes und das ist dann wie so ein Mosaik, eben dieser ideale Ort. Dieses Leben ist ein Hospital, in dem ein jeder Kranke besessen ist von dem Verlangen, das Bett zu wechseln. Der eine trüge sein Leiden gern am Ofen, der andere glaubt, er würde an der Fensterseite Heilung finden. Es scheint mir, dass ich immer gern dort sein möchte, wo ich nicht bin. Und diese Wohnungswechselfrage ist eine von denen, die ich ohn Unterlass mit meiner Seele berate. Charles Baudelaire. Einerlei wo außerhalb der Welt. Aber stellen Sie sich mal vor, es kommt jemand zu Ihnen und sagt, ich zeige dir jetzt das Paradies und man geht dahin. Man weiß, dass man eigentlich nur enttäuscht werden kann. Das ist eine persönliche Einstellungssache, ob man es so empfindet. Es hat wahrscheinlich was zu tun mit innerer Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, keine falschen Erwartungshaltungen. Ja, mit in sich rum. Natürlich ist es so, dass in all diesen Erzählungen entweder das Glück hinter uns oder vor uns liegt. Es ist selten dort, wo wir sind. Das Problem ist natürlich auch, dass wir gar keine Möglichkeit haben, in der Gegenwart jeweils die Bedeutung, die die Gegenwart hat, zu bestimmen. Das bestimmen wir immer aus dem Vorher und Nachher. Das heißt, wir bestimmen das, was glücklich ist, aus der Projektion in die Zukunft oder aus der Projektion in die Vergangenheit. Und das ist eine Notwendigkeit, der wir auch schwer entrinnen können. Wir waren mal im Paradies und wir sind so geartet, dass wir auch in ein Paradies wollen. Ja? Und auch wenn wir das nicht bewusst wollen, so ist unsere Psyche doch so, dass sie immer wieder auch solche Bilder produziert, in Träumen zum Beispiel. Wenn ein Mensch im Traum... Mein Name ist Ewald Eden. Ich vertrete die Firma Paradies seit etwa 33 Jahren. Wir stellen alles, was rund ums Bett, also alles, was ins Bett reingehört, stellen wir her. Wir versuchen, verschiedene Produkte in den Bereich Paradies runterzubringen. Das sind synthetisch hergestellte Betten, also Paradies-Fill, so nennen wir das. Oder wir machen Federn-Daunen. Wir haben Matratzen. Wenn ein Mensch im Traum das Paradies durchwandelte und man schenkte ihm eine Blume zum Beweis, dass er dort gewesen, und beim Erwachen hielt er die Blume in seiner Hand. Was dann? Samuel Taylor Coleridge. Wir wollen unsere Produkte so herstellen, dass der Kunde oder der Schläfer sich darin und darauf wohlfühlt, dass er angenehme Träume hat, keine Albträume ihn drücken, sondern dass er gut schläft. Ja, das sind Träume, die wir verkaufen. Sonne, Strand, Meer und ein wunderschönes Hotel dazu. Das ist eigentlich das, wovon jeder träumt. Und insofern bleibt dann das Paradies natürlich ein Traum. Der Mond stand in mildem Glanze über den Hügeln und ließ wunderliche Träume in allen Kreaturen aufsteigen. Selbst wie ein Traum der Sonne lag er über der in sich gekehrten Traumwelt und führte die in unzählige Grenzen geteilte Natur in jene fabelhafte Urzeit zurück, wo jeder Keim noch in sich schlummerte und einsam und unberührt sich vergeblich sehnte, die dunkle Fülle seines unermesslichen Daseins zu entfalten. Novalis, Heinrich von Ofterdingen. In Bezug jetzt auf das Thema paradiesisch würde ich einfach sagen, habe ich das am meisten bei Haschisch erreicht. Da konnte ich mich völlig loslösen. Ich war wie auf einer Insel oder auf einer Wolke, bin ich einfach dahin geschwebt. Ich war völlig mit mir selber eins. Es ist eigentlich gar nicht zu beschreiben. Man kann sagen, praktisch sehr, sehr viele Orgasmen würde ich mal beschreiben, die hintereinander praktisch ständig waren, die nicht nur ein paar Sekunden gingen, sondern die dann einfach über Stunden gingen. So würde ich das beschreiben. Offensichtlich gibt es eine ganz, ganz große Sehnsucht danach, in der Lust zu verschmelzen. Ach du großer Gott! Wenn die Sehnsucht nach dem Paradies nicht eine regressive Sehnsucht ist, dann ist sie die Sehnsucht nach dem Einswerden mit der Welt oder mit dem Göttlichen. Das künftige Paradies unterscheidet sich von dem ehemaligen Paradies durch die Geschichte, die es dazwischen gegeben hat. Wenn nach der Vertreibung aus dem Paradies das begonnen hat, was auch die Bibel als Menschheitsgeschichte, als Geschichte Gottes mit dem Menschen beschreibt, dann ist klar, das künftige Paradies ist ein Paradies nach dieser Geschichte. Und die, die da drin sind, die da hineinkommen, sind eben nicht Menschen, die ursprünglich paradiesisch waren und geblieben sind, wie Adam und Eva, sondern sind Menschen, die dadurch Zutritt bekommen haben, dass er ihnen neu geschenkt wurde, dass sie erlöst sind. Natürlich, wenn man gute Tat macht, dann geht es zum Paradies. Deswegen, jede braucht eine gute Tat und das bekommt eine Belohnung. Zum Paradies gehen. Gott sehen. Das ist das höchste Belohnung, weil wir sehen hier im Erde nicht Gott. Ich glaube an sowas nicht. Nö, weil man da nicht hinkommt. Ist doch nicht realistisch. Sehr intensiv. Also Farben, Formen, man konnte das alles fühlen, aber auch Musik ganz, ganz anders erlebt. Einfach auch Töne gehört hat, die man normalerweise gar nicht so hört. Also das schönste Gefühl für mich war einfach so, dass ich wie ein Hubschrauber abgehoben bin und habe die Welt von oben sozusagen gesehen, bin geflogen wie ein Vogel. Zwischen der offenen Pforte zum Paradies und der offenen Pforte zur Hölle, was geschieht da? Was geschieht zwischen zwei offenen Türen? Es zieht. Richtig. Es zieht. Wir stehen im Zug. Man friert seinen Lebtag. Es braust. Und wir stehen drinnen schlimmer als draußen. Der komplette Ausfall aller Himmelsrichtungen. Otto Strauß. Das Tropical Islands ist ein tropischer Freizeitpark, ein tropisches Paradies, 60 Kilometer circa im Süden von Berlin. Tropical Islands erstreckt sich über ein Areal von 66.000 Quadratmeter. Wir haben zwei große Badebereiche, das ist zum einen unsere Lagune, die eine Temperatur von 32 Grad hat und unsere Südsee, die eine Größe von 4 olympischen Schwimmbecken hat und zum Relaxen einlädt. Die Südsee wird umrandet von einem 200 Meter langen Sandstrand, so dass Südsee-Feeling aufkommt. Gibt's kein Paradies? Gibt's doch Paradiese. Friedrich von Bodenstedt. Also wir sehen uns als Tropenparadies, als Kurzurlaubsziel für Besucher. Der Deutsche reist sehr gern und der Deutsche, den zieht es sehr in südliche Gefilde, aber aus finanzieller Sicht schaffen es nur wenige wirklich Südpazifikregionen zum Beispiel zu besuchen. Und wir bringen den Deutschen oder auch anderen Europäern das tropische Feeling, tropische Kultur, tropische Atmosphäre nahe in dieser auch einzigartigen Halle, die sich natürlich auch perfekt eignet, so ein Paradies umzusetzen, wahr werden zu lassen. Frittenparadies, Bettenparadies, Steuerparadies, Schlemmerparadies. Hollywood-Star Mel Gibson darf sein Südseeparadies nicht ganz ungestört genießen. Bewohner eines Fidschi-Dorfes wollen anfechten, dass der Schauspieler die Insel Margo erwerben durfte, wie die Fidschi Times am Montag berichtete. Sie führen an, dass ihre Häuptlinge übers Ohr gehauen wurden, als sie das 21 Quadratkilometer große Grundstück im 19. Jahrhundert für 2000 Kokosnusspflanzen verkauften. Wäscheparadies, Bastelparadies. Also ich glaube, warum das KDW, das Kaufhaus des Westens, warum das KDW von vielen Menschen als Einkaufsparadies bezeichnet wird, hängt unter anderem damit zusammen, dass es bei uns alles gibt. Also der Zustand von, ich könnte hier alles kaufen, wenn ich könnte oder wenn ich wollte. Und ich wünsche ein schönes Obstessen. Dann, tack, eine Minute später, diese Obst kommt und das. Das ist Paradies. Sie wünschen natürlich hier, dann wir bekommen dort. Paradiesapfel, Paradiesblume, Paradieselster, Paradiesfisch, Paradiesgärtlein, Paradieskörner, Paradieslilie, Paradiesnüsse, Paradiesvogel. Paradies ist in der Baukunst die Vorhalle an frühchristlichen, besonders römischen Basiliken und an Kirchen des frühen und hohen Mittelalters. Das Paradies diente vor allem als Aufenthaltsraum für Büßer, als Prozessionsstation für kirchliche Verkündigungen, teilweise auch als Begräbnisstätte und war mit Asylrecht belegt. Die Gefahr, die ich ein bisschen bei dem Wort Paradies sehe, dass er schon mittlerweile relativ abgelutscht ist. Ja, also er wird sehr häufig in der Werbung gebraucht und da sehr wenig Chance bietet, wieder erinnert zu werden. Das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, ist die Erinnerung. Jean-Paul. Eins und eins und eins und eins und eins. Ich glaube, dass wir deshalb vielleicht auch ein bisschen eine Ausnahme sind und deshalb dem Paradies näher sind als vielleicht viele andere. Wir sind kein günstiges Haus. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man sich im wahrsten Sinne etwas gönnt, was vielleicht auch nicht so alltäglich ist, ist, glaube ich, die Wertschöpfung, die man dieser Ware oder diesem Produkt oder dieser Dienstleistung entgegenbringt, größer als bei einer Geschichte, wo ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt billig erworben und das wurde mir hinterhergeschmissen. Hören Sie? Hallo, hören Sie? Also Sie sind enttäuscht, wenn Sie das Paradies nicht zu Ihren Geldvorstellungen bekommen. Aber wenn man beratend tätig wird und die Beratung auch angenommen wird, dann ist man ein schlechter Verkäufer, wenn man nicht das Paradies verkaufen kann. Ja, aber bin ich jetzt zu verstehen? Ja? Ja, also hier auf dem Gelände spielen sich gerade tumultartige Szenen ab. Ein paar Männer und Frauen haben begonnen, Erde in großen Plastiktragetaschen abzufüllen. Eine Gruppe von Männern mit hochgekrempelten Kittelärmeln versuchen, sie handgreiflich daran zu hindern. Jetzt kommt eine Frau mit einem Stapel Plastiktüten hinzu, die sie an die aufgebrachten Männer verteilt. Sie beruhigen sich sofort und machen sich nun ihrerseits eilig daran, Erde in die Tüten zu werfen. Mit prall gefüllten Tragetaschen verlassen sie dann, so schnell sie ihre Last tragen können, das Gelände. Es ist einfach ein Glücksversprechen, das mit der Paradiesmetapher operiert. Und natürlich ist Glück für uns etwas, was wir erstens immer suchen und zweitens auch häufig vermissen. Ich glaube, dass der Mangel die essentielle Voraussetzung dafür ist, dass man ein Empfinden für Schönheit hat. Also, dass man weiß, dass das, was man ist und das, was man hat, nicht komplett ist. Es gibt Leerstellen und wenn man kein Bewusstsein für diese Leerstellen hat, dann ist man schon falsch dran. Und das ist ja das Pappparadies. Das ist ja die, sagen wir mal, das ist die Südseetapete. Ich meine, unsere Umwelt strotzt nur davon. Die Hotels, auch da plätschert ein Brunnen und da haben sie irgendwie einen bunten Vogel sitzen und so. Das ist alles so falsch, weil es immer vortäuscht, es gäbe sozusagen dieses perfekte Ambiente. Aber Ambiente ist nicht Paradies. Das ist schon bezahlbar. Also sagen wir mal, es gibt durchaus Paradiese, die bezahlbar sind. Nur man kann ein Fernreiseziel nie preislich gleichsetzen mit einer Mittelstrecke. Und demzufolge wird immer irgendwas hinken. Entweder die Wassertemperatur oder die Palmen, die nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, oder die Einsamkeit. Eins und eins. 3.753.954? Ich habe eine Antarktisreise gemacht. Es war sehr unwirklich, besonders die Paradiesbucht. So etwas kann man sich gar nicht vorstellen. Alles vergletschert mit Blöcken, ja wie eine Barriere, wie eine Wand, wo nichts mehr dahinter ist. Eine Stille in dieser Bucht mit kleinen und auch größeren Eisbergen und eine Wasserfarbe, von einem ganz dunkelblau bis zu einem ganz hellen Seegrün. Eine Spiegelung dieser vergletscherten Welt in diesem Wasser, dass es unnatürlich ist. Walfänger haben diese Bucht Paradiesbucht genannt. Wo ich sie jetzt gesehen habe, kann ich es nachvollziehen. Es ist wirklich ein Paradies auf Erden. Stille, Wasser, Eis und Spiegelung. Wir machen nur ein Vergleichen, weil wir haben nicht gesehen bis heute die Paradies. 3.753.955? Vielleicht ist es ja auch so eine Angst, also dass man dann da vielleicht doch nie hin möchte, weil es dann nicht so ist, wie man sich's vorgestellt hat. Das ist ja oft so, wenn sich etwas verwirklicht und man dann denkt, irgendwie schön, aber das war es nicht. Und das meine ich mit dem Mangel oder mit der Leerstelle, dass etwas fehlt. Und dieses Fehlende kann nur durch Imagination aufgefüllt werden. Und das geht nur, wenn man Sehnsucht hat. Eigentlich. Aber je länger er so zwischen Knappuscheid und Wilver Wilz auf den Fliesen kniete, desto kälter wurde ihm. Und er fuhr immer wieder mit dem Handschuh über den Boden und konnte sich nicht entschließen, den Handschuh von den Fingern zu ziehen, obwohl er genau wusste, dass es dann leichter gewesen wäre, zuzugreifen und zu fühlen, um was es sich eigentlich handelte. Vielleicht wollte er es aber auch gar nicht wissen, weil er versuchte, vor sich wie vor dem Hund seine wachsende Enttäuschung zu verbergen auf dieser Wanderschaft, die sie nirgendwohin brachte, als sei dies nichts als Erfindung, eine Einbildung, der nichts zugrunde lag als die Erinnerung an das flüchtige Versprechen einer Frau, die ihm bei seiner Geburt, falls es ihm überhaupt jemals gelungen war, auf die Welt zu kommen, etwas ins Ohr geflüstert hatte, das ihn ein für allemal verdorben hatte. Denn anstatt ihn vorzubereiten auf das wirkliche Leben, hatte sie ihn in einen Garten geführt, in dem das Obst in klaren Reihen hängt und Tiger wie Wärter auf kleinen Inseln in der Sonne liegen. Felicitas Hoppe, Paradiese, Übersee. Ich habe immer noch sehr, sehr große Sehnsucht nach dem Paradies. Ich glaube, das ist auch das große Problem, was wir Süchtigen haben, dass wir wirklich diese absolute Glückseligkeit erlebt haben und dass es für uns ganz, ganz schwierig ist, da wieder auf den Boden zu kommen, weil wir wirklich das absolute Nonplusultra sozusagen erlebt haben. Und so, und jetzt muss man praktisch wieder ins Normalleben zurück. Ich denke, dass alle Menschen eine Sehnsucht haben nach diesem Zustand, nach dieser Weltanschauung, diesem Fühlen, dass alle Dinge verbunden sind und man aufgehoben ist und man nicht schuldig ist. Also wenn ich schreibe, kann ich ja mit allen Mitteln behaupten, dass das Paradies da ist. Da kann ich es behaupten, da kann ich es betreten, da kann ich es erreichen, so wie man in der Literatur eigentlich alles erreichen kann, was man im wirklichen Leben eben nicht erreichen kann. Künstler machen das auf ihre Art. Die schaffen sich eine eigene Welt der Entsprechungen, eine eigene Welt, wo alles wunderbar zusammenklingt. Denken Sie an die Musik, ja, oder die Malerei, wo alle Farben, also auch die kontrastierendsten Farben miteinander so abgewogen sind, in einen Einklang kommen, dass es so etwas wie ein Paradies ist. Das natürlich kann man jetzt von Kunst nicht verlangen, denn Kunst will ja die Realität auch abbilden, wie sie ist. Und die Dinge stoßen sich im Raume hart. Trotzdem ist der Künstler immer wieder bemüht und versucht, zurückzukommen in eine Welt, die stimmt. Ich meine, jeder würde wahrscheinlich sagen, es gibt sowieso kein Paradies, wenn man sich die Welt anschaut. Und doch ist es für alle offenbar relevant geblieben. Und was wäre der Sinn, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, es gibt kein Paradies? Ich könnte ja auch sagen, ich schreibe meine Bücher ausschließlich über die Nicht-Existenz des Paradieses oder trete immer wieder den Beweis an, dass es das nicht gibt. Damit wäre ja eigentlich nicht viel gewonnen. Die Sehnsucht bleibt ja. Und die Sehnsucht nach einer Sache ist vielleicht nicht der Beweis dafür, dass es diese Sache gibt, aber die Sehnsucht nach einer Sache ist der Beweis dafür, dass diese Sache den Menschen was bedeutet und dass sie für sie essentiell wichtig ist. Ja, meine Damen und Herren, das Projekt Paradise Discovery scheint seinem Ende entgegenzugehen. Die Grabungsarbeiten sind offenbar eingestellt. Der Baggerführer hat sein Fahrzeug verlassen, sich auf einen Erdhügel gesetzt und raucht eine Zigarette. Ein großer Teil des noch auf dem Gelände verbliebenen Suchtrupps hat seine Kittel ausgezogen und sich lang darauf ausgestreckt. Einige haben die Augen geschlossen, andere schauen in den Himmel. Ein paar unermüdliche, sportliche Männer joggen entlang der Abgrenzung. In der östlichen Ecke hat eine kleine Gruppe begonnen, die Springseile, die zur Abtrennung des Areals dienen, auseinander zu knoten und Seil zu hüpfen. Zweimal auf dem einen, zweimal auf dem anderen Bein. Das sieht hübsch aus. Ich glaube, ich gehe mal rüber und springe mit. Wo Adam und Eva nicht mehr sind. Let's talk. Ich stelle mir das so vor, der Mensch kuschelt mit mehreren zusammen im Bett, wacht morgen früh auf, schmust miteinander, sagt einander gegenseitig, wie sehr wir uns lieb haben, sitzt dann am Frühstückstisch und begrüßt einander mit liebevollen, lachenden Augen, freut sich, an die Arbeit zu gehen, weil der Morgen hat ja so schon angefangen schon. Dann immer wieder während der Arbeit, jeder macht seine eigenen Arbeiten, die er so machen kann. Und dann gibt es öfters am Tag die Möglichkeit, sich sinnlich sexuell zu begegnen. Ab und zu werden vielleicht auch lustvolle Feiern gefeiert, wo sich Menschen miteinander lustvoll verbinden können. Auf jeden Fall können sich die Menschen tagsüber auch viel umarmen, wenn sie zwischen den Arbeiten sich begegnen und sich wiederum sagen, wie sehr sie einander lieb haben. Let's talk about paradise. Und dann gibt es eine Mittagspause, wo vielleicht auch zusammen ein Imbiss genossen wird. Und da kann ich mir vorstellen, gehen wir dann nach der Mittagspause gemeinsam baden in einer unserer schönen Teiche, die wir dort angelegt haben, in einem schönen paradiesischen tropischen Garten. Und da hört man das Geschrei von Brüllaffen und hört Papageien. Und die Papageien, die haben natürlich sprechen gelernt. Und die sagen dann immer auch nur, ich hab dich lieb oder irgend sowas, weil das ist ja das Paradies natürlich. Ne? Und nicht mehr so wie früher Papageien sich immer angewöhnt haben zu reden, du Dorfkopf oder so. Das passiert dann eben nicht mehr. Ach du großer Gott. Ein Feature von Uta Rönaufer. Es wirkten mit Beate Arnold, Center Managerin der TUI-Repräsentanz in Berlin. Karin Behling, Geschäftsführerin des Reisebüros Primasol in Berlin. Michael Bauer, ehemaliger Drogenabhängiger. Professor Michael Bongard, Theologe. Erol Dagaslan, Religionslehrer der Islamischen Föderation in Berlin. Dr. Ulrich Dunker, Gärtner und Inhaber der Gartengestaltungsfirma Arcadia in Berlin. Ewald Eden, Vertreter der Firma Paradies GmbH in Neukirchen-Flüen. Petra Fladenhofer, Pressesprecherin des Kaufhaus des Westens in Berlin. Felicitas Hoppe, Schriftstellerin. Professor Thomas Machow, Kulturwissenschaftler. Saranam Ludwig Mann, Sexualtherapeut, Tantra-Lehrer und Künstler, Mitbegründer des Inselparadies-Projektes Tao-Oasis in Brasilien. Dr. Jörg Rasche, Mediziner und Psychoanalytiker. Katrin Schaffner, Pressesprecherin des Tropical Island in Brandt, Niederlausitz. Matthias Spätgens, Creative Director der Werbefirma Scholz und Friends. Katrin Stückrath, praktische Theologin, promoviert über Bibelgärten. Und viele andere aus dem Paradies Vertriebene. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Viktor Neumann, Axel Wandke, Antje von der Ahe. Ton Bernd Friebel. Regie Rita Höhne. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2005.